unter mir und die ganz kurzen Mund. Wir finden bestimmt eine neue. Ja? Meerschweinchen und Hasen. Die Hasen mit langen Haaren. Meerschweinchen. Ein Albino.